haben wir ja schon mal eine Minute Verspätung. Aber da, wie Astrid gerade gesagt hat, Tobi etwas später kommt, beginne ich mit der Moderation. Auch Bauer Jupp hat heute abgesagt. Der würde bitte, dass jemand anders die Aufnahme macht. Ich sehe schon, Heinerle ist schon dabei. Dann wären wir schon bei der Formalie, also Moderation ich. 20:01 Uhr die Sitzung eröffnet und Aufnahme macht im Augenblick Heinerle. Der kann sich dann mit Bauer Jupp hier absprechen, wie sie denn hochgeladen wird. Protokoll würde ich sagen gemeinsam im Augenblick. Und da hat sich auch letzte Woche jemand sehr Fleißiges gefunden. Vielleicht kann der heute auch wieder aushelfen. Und damit ist eigentlich die Sitzung eröffnet und wir kommen gleich zum ersten Tagesordnungspunkt, der da heißt 0. Irgendwas zum Punkt 0 anzumachen, steht nichts drin, organisatorisches, hat sich nichts groß geändert. Dann würde ich gleich weitergehen zu Top 01, laufende Projekte. Da haben wir an erster Stelle bundesweite Themenwoche, in diesem Fall GGE, da trägt schon jemand ein. Wer möchte was dazu sagen? Ja, weil der, werde ich das übernehmen. Schönen guten Abend zusammen. Ja, also wir hatten gestern Abend noch eine Besprechung gehabt mit Stefan, der ja für die Lokals und für die Flyer verantwortlich ist. Er hat gesagt, das läuft jetzt an. Also das ist jetzt alles so weit fertig, dass sie gedruckt werden können. Und ja, das ist die erste Information. Dann gibt es am 17.02. ab 20 Uhr oder 21 Uhr, das ist noch nicht ganz klar, eine Mumble-Sitzung innerparteiliche Bildung zum Thema BGE. Da haben sich 4 Referenten angemeldet. Das ist der Ernst Romosa, Jörg Ahrweiler, Jack Arker und meine Wenigkeit. Und wir wollen euch so ein bisschen das BGE vorstellen von verschiedenen Perspektiven aus. Und dann gibt es am 1. März, das ist ein Dienstag, ich guck nochmal genau, am 1. März wird es in NRW eine Podiumsdiskussion geben zum BGE. Wir haben dort eingeladen den Professor Dr. Sascha Liebermann von der Alanus Hochschule in Bonn-Öfter, dann den Ronald Blaschke vom Netzwerk Grundeinkommen und Werner Retz von ATTAC, die an dieser Podiumsdiskussion teilnehmen werden. Und es wird sehr wahrscheinlich auch noch jemand aus der Piratenfraktion NRW an dieser Podiumsdiskussion teilnehmen. Ja, das ist momentan der Stand der Dinge zur BGE-Themenwoche. Wenn dazu noch Fragen sind, versuche ich die zu beantworten. Podium heißt Real Life oder auch im Mumble? Nein, Real Life. Das wird also wirklich ein Real Life-Treffen sein, abends, entweder in Düsseldorf oder Bochum. Ich weiß noch nicht, der steht noch nicht fest. Ja, danke Gernot. Noch Frage an Gernot? Ja, vielleicht eine. Schaut ihr, dass ihr das auch gestreamt bekommt? Weil für uns ist es ein bisschen weit dann, je nachdem, wo es ist, dass man mitschauen kann oder dass es Aufzeichnungen gibt? Ja, also da kann ich dir auch noch nichts zu sagen. Wie gesagt, war beauftragt, da Referenten, also Kontakte zu Referenten zu knüpfen. Das habe ich gemacht. Ich werde aber diese Woche noch ein bisschen nachhaken und dann schauen wir mal. Also ich denke, das sollte auf jeden Fall gestreamt werden. Zumindest werden wir auf jeden Fall diese Podiumsdiskussion aufzeichnen. Und wenn es nicht der Fall sein sollte, dass es gestreamt wird, dann werden wir auf jeden Fall nachträglich diese Podiumsdiskussion über YouTube verbreiten. Also dieses Equipment kann ich stellen und das werde ich auch dann nach Düsseldorf bzw. nach Bochum mitbringen. Prima, vielen Dank. Ja, herzlichen Dank. Noch Fragen? Das scheint nicht der Fall. Dann kämen wir mal zu Freiheitsserver. Pirat Slash sehe im Augenblick nicht. Der tut Dinge, der war letzte Woche mal da und hat berichtet, denkt, da gibt es nicht viel Neues. Dann kämen wir mal zum Wahlkampf Baden-Württemberg. Jemand aus Baden-Württemberg da, die scheinen im Wahlkampf zu sein, dann Wahlkampf Rheinland-Pfalz. Kann man mich hören? Jo. Ja, was ich geschrieben habe, gilt auch für Baden-Württemberg. Wir haben schwere Probleme mit Plakaten. Also die Liefertermine für Plakate sind absolut nicht eingehalten worden. Und Ja, da haben wir jetzt große Schwierigkeiten, wissen nicht, ob wir doppelt bestellen wollen. Das fehlt aber auch wieder das Geld, wenn man doppelt bestellt und kommt die anderen Sachen. Und ja, was soll man dazu sagen? Also da ist zurzeit richtig Knatsch, dann natürlich auch innerhalb der einzelnen Landesverbände, weil sich Leute sogar schon Urlaub genommen hatten, um zu verteilen. Es sind schon Autos gemietet worden zum Verteilen und ja, solange die Plakate nicht da sind, ist das schlecht. Was genau ist denn das Problem? Bitte? Was genau ist denn das Problem? Ja, das Problem ist, dass sie nicht herbeikommen. Dass Liefertermine zu wehen und dann die komplette Kommunikation fehlt ab da. Das heißt also, ihr bekommt überhaupt keine Rückmeldung aus dem T-Shop? Richtig. Trotz Anschreiben etc. pp. Trotz Anschreiben etc. pp. Trotz Einschaltung von Bufo etc. Okay, danke. Bitte. Also deswegen ist ja jetzt auch keiner von Baden-Württemberg da. Die haben ja eine Krisensitzung gerade. Deswegen und das geht auch um finanzielle Sachen, die man im Notfall sogar der Partei anlasten wird. Aber wie gesagt, das sind erstmal Aussagen ohne Gewähr, wo aber jetzt drüber nachgedacht wird, wo wir auch drüber nachdenken, was natürlich blöd ist. Naja, entschuldige, wenn ich mich jetzt da einmische, jetzt kommt da der Hinweis, teilweise werden Altplakate als Platzhalter aufgehängt, ist ja wunderbar, aber liebe Leute, das bedeutet, dass man zweimal die gleiche Arbeit verrichtet und wir sind nicht so viele Leute, also das ist schon ein Hammer, was da abläuft. Also wir haben heute kurz eine Mumble-Sitzung gehabt vorher und wir waren eigentlich der Überzeugung, Jürgen, dass diese Woche noch die Plakate kommen. Ja, Gernot. Ich war der Überzeugung, dass die vorletzte Woche kommen. Tja, das scheint ein größeres Problem zu sein, ne? Aber Gernot, als Platzhalter ist insofern, weil aus unserem Wahlkampf die Erfahrung ist, du musst große Bereiche, wo du plakatiert hast, ein, zwei Mal in der gesamten Zeitdauer, wenn sie hängt, nochmal abfahren und nachbinden und machen und tun. Das ist nachher dann welche drüber gemacht, ist auch nicht so ein großer Aufwand. Also das als Platzhalter ist schon eine gute Idee. Ja, bevor wir noch weitergehen, ich habe dann in Zeile 29 was zu Störerplakat geschrieben. Also mir ist aufgefallen, es hängen ja bei uns schon die ersten Plakate von der Alternative für Deutschland. Und was mir aufgefallen ist, also das sind ja richtige Biedermänner. Also es geht nicht hier irgendwie um Flüchtlingspolitik, sondern es geht das, was eigentlich wir Piraten auch machen wollen, nämlich wir wollen, also die schreiben Herabsetzung von Hürden für die Volksentscheide. Es geht um GEZ-Gebühren abschaffen. Also alles diese Themen, die so ganz lieblich daherkommen, also nicht irgendwie das wahre Gesicht der Alternative für Deutschland zeigen. Und mir geht es dermaßen auf den Keks, liebe Leute. Deswegen hatte ich mir überlegt, ein Störerplakat zu machen. Also nicht irgendwas, was wir da draufkleben, sondern ein Störerplakat in der Form, dass wir auf einem DIN A1-Plakat einen Wachturm zeigen, davor einen Grenzpolizisten bewaffnet. Und dieses Plakat soll an die ehemalige Zonengrenze erinnern und darauf den Text schreiben, keine Alternative für Deutschland. Und ich würde einfach diese Plakat unter den Alternativen für Deutschland hängen. So nach dem Motto, liebe Leute, ihr müsst euch im Klaren sein, was es bedeutet, die Alternative für Deutschland zu wählen. Ich habe der Christine mal angefragt, ob sie bereit wäre, so ein Plakat, so einen Entwurf zu machen. Sie macht ja auch momentan die Flyer für die BGE-Themenwoche und sie hat mir geantwortet, sie würde bis Freitag versuchen, da etwas herzustellen, weil sie das nämlich auch so wichtig findet. Ja, und ich wollte einfach mal das Thema hier in die Runde kurz ansprechen, was ihr davon haltet, sowas zu machen. Also ich möchte etwas in der Hand haben, um gegen diese Alternative für Deutschland vorgehen zu können. Danke, Gernot. Anmerkungen dazu? Ja gut, da muss man jetzt wahrscheinlich mal einen Moment drüber nachdenken, inwieweit das tatsächlich etwas ist, was man sagen kann, das wäre zu tun. Gernot, wärst du ein Reiter Börli? Ja, also ich bin ja immer verwundert, dass sich die Piraten als Kleinstpartei da auf die Fahnen geschrieben haben, gegen die AfD kämpfen zu müssen. Ich würde das doch ganz entspannt mal den Etablierten überlassen. Den großen Parteien sollen die Ressourcen darauf verwenden. Unser Ziel muss es sein, den Leuten klarzumachen, warum sie Piraten wählen. Ich meine, ich kann keinem vorschreiben, womit er seine Freizeit verbringt, aber das soll er in unserer Freizeit machen. Aber ich glaube, da tun wir uns als Piraten keinen Gefallen mit, wenn wir irgendwelche Sachen jetzt gegen die AfD machen. Da kommen wir kein Stück weiter mit als Piraten, aber macht doch, was ihr wollt. Ja, das sehe ich nicht so. Entschuldige mal, wenn ich da kurz drauf antworten darf. Also ich habe die Piratenpartei immer als eine demokratische Partei angesehen, die sich dem Grundsatzprogramm verpflichtet sieht. Aber ich habe sie auch Anfang 2012 auch als eine Partei der Rebellion festgestellt. Also eine Partei, die rebellieren will. Und ich muss euch ehrlich sagen, also die Plakate, die wir hier haben und die wir aufhängen werden, zeigt zwar, was wir eigentlich wollen, aber es ist keine Rebellion festzustellen. Und tut mir leid, ich glaube nicht, dass wir da irgendwie jemand aufrütteln. Und ich bin der Meinung, ja, es ist gerade unsere Aufgabe zu rebellieren. Wer soll es sonst machen? Und ja, also das ist meine persönliche Meinung. Also ich sehe immer da die Gefahr, ich kann das auch gut, ich kann die Intention verstehen, aber ich sehe halt immer die Gefahr, dass wir auch negative Werbung für die AfD machen. Und ich würde sie persönlich lieber totschweigen, bevor ich sie irgendwie negativ zitiere oder noch interessanter mache, als im Moment schon ist. Da sehe ich immer die Gefahr, weil negative Werbung verbreitet sich halt auch dementsprechend. Und wie gesagt, ich möchte ihn nicht noch weiter stärken. Also ich werf immer dazwischen. Und würde gern dann die Diskussion ein bisschen nach unten verlagern, weil einige nur darüber nachdenken wollen. Aber es geht so auch schon rum. Und überlegt mal, wir Piraten sind eigentlich die Einzigen, die im Augenblick dieser AfD wirklich was entgegengesetzt zur Hand. Wenn ich angucke, was CDU, CSU, was alle anderen machen, SPD oder sonst irgendwas mit Asylpaket 2 und allem Möglichen, ja, sind wir eigentlich die einzig Wahre. Die FDP macht auch überhaupt nichts, sind wir eigentlich die Einzigen, die noch was dagegen halten können. Die anderen ergehen sich, indem sie sich von denen einfach treiben lassen von dieser AfD und sie dadurch noch interessanter machen. Ne? Die bewirken dadurch sogar was. Ne? Und deshalb wäre die Idee in meinen Augen gar nicht schlecht. Aber ich würde jetzt bitte, auch in Anbetracht, dass Astrid weg muss, dass wir noch mit dem Projekt durchkommen, das vielleicht unter der Tagesordnungspunkt sonstige unter runter zu verschieben und die Diskussion dann, wenn noch Zeit ist, dort zu führen. Gut, ich höre keinen Widerspruch, dann würde ich im weitermachen Wahlkampf Sachsen-Anhalt. Der hat sich ja auch nach dem Eintrag soweit erledigt, weil dort die Unterstützerunterschriften nicht erreicht wurde. Gibt's wahrscheinlich nicht viel dazu zu sagen oder hat jemand Kommentarbedarf? Marisa steht am nicht mehr am Mikrofon, okay. Also interessant ist, da ja die FDP jetzt um Piratenstimmen buhlt. Ja, mich würde auch interessieren, weil die Piraten Sachsen-Anhalt ja gesagt haben, sie werden eine Wahlempfehlung geben. Was für eine das denn werden würde, aber ich sehe jetzt gerade nicht, dass da jemand da wäre, oder irre ich mich? Gut, dann frage ich da mal an. Ja, okay. Dann noch zu Sachsen-Anhalt noch Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann kommen wir zu Top 2 Berichte der Polgefs und hier zuerst der Bund. Astrid, du darfst. Ja, das ist kurz und schmerzlos. Derzeit haben wir tatsächlich nichts Besonderes, nur Tagesgeschäft, bisschen BPT-Orga, Kramzeug, also solche Geschichten. Nichts unmäßig Großartiges im Moment. Gut, Frage an Astrid. Scheint nicht der Fall zu sein, denn Baden-Württemberg, die sind, wie wir gehört haben, Krisensitzung, da ist keiner da. Stinge, Bayern. Ja, Uff ist ja momentan beruflich in Australien. Der tut allerdings auch von dort aus Dinge, habe ich gehört. Und Bayern generell ist momentan am Rotieren. Die stecken in den letzten Zügen für die Vorbereitung des politischen Aschermittwoch. Das ist am 11. Und direkt im Anschluss ist dann ja die Sicherheitskonferenz. Da wird auch einiges getan. Ich weiß jetzt nicht, ob der Alex da ist. Der könnte da das ein oder andere erzählen. Nee, ist er nicht. Also Save the Dates. Da passieren dann auf jeden Fall auch Dinge, die man sich antun kann. Okay, danke Alfred für die Informationen. Noch Frage zu Bayern? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann kommen wir weiter zu Berlin. Berlin hat ja einen neuen Pull-Gap. Den muss man vielleicht nochmal, oder Sie muss man vielleicht nochmal extra ansprechen und auf diese Runde aufmerksam machen. Tut also Dinge, dann wandern wir weiter zu Brandenburg. Also Berlin drum, guten Abend. Ja, wir in Brandenburg, wir hatten am Sonntag eine Klausurtagung gehabt, der LAFO. Und da ging es unter anderem auch um den Landesverbandshaushalt für 2016. Und das sieht wohl so aus, dass wir nach guten Jahren jetzt nur noch knapp ausgeglichen sein werden. Und das in einem Jahr, wo keine großen Wahlkämpfe oder sowas stattfinden. Sprich, wir müssen auch anfangen, etwas zu knausern. Das wird wohl Auswirkungen darauf haben, wie wir Unterstützungen auch leisten können. Bis jetzt waren wir ja wohl relativ großzügig gewesen. Dann müssen wir ein bisschen zurückfahren. Das ist nicht so erfreulich, aber wir wollen zumindest bis zum Landeswahlkampf, den wir in 2019 bestreiten haben, wollen wir dann noch ganz gut dastehen. Da werden wir recht viel Geld für brauchen. Ansonsten, Jahresplan für 2016 hat sich unter anderem mit dem Schwerpunkt der Unterstützung des Berliner Wahlkampfs beschäftigt. Das wird vor allem eine personelle Unterstützung sein, wo wir dann mit Fahrkarten oder sowas aushelfen wollen. Sind ja relativ viele von uns im Berliner Speckgürtel, da sind die Wege relativ kurz und insofern wird das wohl recht gut machbar sein. Unser nächster Programm-Landesparteitag, der wird am 19. März sein. Da es keine Bewerbung dafür gab, werden wir ihn in der Landesgeschäftsstelle in Potsdam abhalten. Nicht in Potsdam, sondern in Potsdam. Und zudem gab es für unseren Landratskandidaten Raimund Heidt, der vom Havelland kandidiert, der hat eine ganz coole Aktion gemacht gegen die Notwendigkeit von Unterstützerunterschriften. Da ist verlinkt ein Zeitungsartikel. Und zwar hat er genug Unterstützerunterschriften da waren, hat er gesagt, ja, für die anderen Kandidaten, wer für die noch eine Unterstützerunterschrift leistet, der kriegt aus seiner eigenen Kasse Euro pro Stimme, weil er es überhaupt nicht einsieht, dass die Hürden für eine Wahlzulassung so groß sind. Er ist in die Presse gegangen und gibt natürlich auch auf unserer Mailingliste dann wieder ein Pro und Contra dafür, aber es ist zumindest eine ganz interessante Aktion und naja, soweit dazu. Okay, danke schön. Fragen an Brandenburg? Nee, keine Frage an Brandenburg, aber einen kurzen Einwurf zu dem, was wir vorhin besprochen hatten, beim Wahlkampf zu den Plakaten. Ich habe da mal Hermi angetickert. Gordon ist ja im Moment bei den Baden-Württembergern in der Sitzung und wird wohl nachher auch noch mal kurz vorbeikommen, dass man das dann auch mit ihm zusammen durchsprechen kann. Danke. Bitteschön. Dankeschön, Astrid. War ja meine Verschiebung nach unten nicht ganz unproduktiv. Gut, dann tut Dinge Burg, tut auch Dinge Mecklenburg-Vorpommern. Erst Hessen. Stimmt, Hessen tut aber auch Dinge. Schnappi hat, glaube ich, irgendwie abgesagt. Okay, dann Niedersachsen. Ja, ein letztes Mal in dieser illustren Runde, um das letzte gleich vorwegzunehmen. Nächstes Wochenende bekanntermaßen neue Landesvorstandswahlen. Sowohl Mario wie auch ich haben beschlossen, nicht wieder anzutreten. Und ja, wollen wir mal überhaupt sehen, was es für einen neuen Landesvorstand gibt, ob es einen gibt. Astrid, habe ich gehört, möchte vorbeikommen. Das nee. Finde ich sehr schön. Nee? Ich kann nicht. Du kannst nicht. Nee. Schade eigentlich. Gut. Nein, dann schaue ich mal, warte ich mal ab, wer vom BUFO da sein wird. Ansonsten haben wir noch tatsächlich jetzt auch aufgrund dieser Tatsache mal wieder das Presseinteresse. Denn tatsächlich liest so der eine oder andere, wenn er die Einladung bekommt, auch die Links, die im Wiki stehen. Und da haben wir ja unter anderem auch dargestellt, warum wir wahrscheinlich nicht wieder antreten werden. Beziehungsweise was die Gründe für Andreas als 1V und für Claudio als Gensek waren, schon vorher zurückgetreten zu sein. Ja, und da werde ich mich morgen wahrscheinlich nochmal mit einem DPA-Menschen unterhalten. Ein weiterer DPA-Mensch hat sich gemeldet und gesagt, er möchte noch etwas über die Mitgliederentwicklung in Niedersachsen wissen. Auch die ist verbesserungswürdig. Nun ja, aber auch noch um etwas Positives zu sagen. Wir haben ja eine PM rausgegeben zum Thema der Norddeutschen Überwachungszentrale, die ja dann die Einrichtungen zur Telekommunikationsüberwachung für die fünf norddeutschen Bundesländer zusammenfassen soll, hier in Hannover. Und auch das hat jemand gelesen, nämlich die Redakteure des hannoverschen TV-Senders H1. Das ist ein privater Fernsehsender. Und da wird unser Stadtrat Dirk Hilbrecht demnächst dann für ein Interview zur Verfügung stehen. Damit bin ich durch. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich, dass ich hier dabei sein durfte und vielleicht sieht man sich irgendwann mal wieder. Und da gehe ich doch von aus, Thomas. Vielen Dank an euch beide. Grüß mir den Mario auch nochmal. Ne? Mach ich. Ja, auch von mir, Thomas, herzlichen Dank, ne, aus dem Folge-Team. Ne? War ich immer gern gesehen und immer sehr umfangreich. Ne? Aber man sieht sich bestimmt wieder. Wenn es was zu berichten gab, was ja in der letzten Zeit weniger war, dann habe ich das immer gerne berichtet, ja. Gut, Dankeschön. Noch Frage an Niedersachsen? Scheint nicht der Fall, dann kommen wir zu Nordrhein-Westfalen. Ja, moin moin. Vorab kurz zu Thomas, wir werden uns ganz sicher sehen, gehe ich von aus. Den Bericht mache ich kurz und schmerzlos. Wir haben Anfang Januar eine Umfrage in NRW gemacht. Zu Präferenzen für den Termin zur Landtagswahl NRW 2017. Die Präferenzen sind mit höchster Wertung der 14.5. und mit zweithöchster Wertung knapp danach der 7.5. Das werden wir jetzt in der Stellungnahme an das Land NRW zurückkommunizieren. Befragt worden sind sämtliche Parteien, die eine Fraktion im Landtag haben. Dann ist letzte Woche Dienst die Piratenfraktion vor Ort, eine Aktion der NRW-Fraktion gestartet. Die hatte ich letzte Woche Dienstag schon kurz angesprochen, deshalb wiederhole ich das jetzt nicht. Ich habe einen Link gepostet, unter dem ihr euch informieren könnt. Bislang war die Fraktion an 5 Orten vor Ort. Ich glaube, jeder Tag war ein Erfolg, auch wenn es heute ein jämmerliches Wetter gegeben haben soll. Wir hatten in der letzten Woche eine Aktuelle Stunde im Landtag zum Thema mit der AfD in Talkshows oder nicht. Das ist ja bundesweit auch in den Medien gewesen, in den Nachrichten gewesen. In dieser Aktuellen Stunde hat der Michel Marsching eine fantastische Rede gehalten. Der Einzige, der im Prinzip politisch geredet haben. Die anderen haben nur hin und her Reingespielchen gespielt. Die Rede empfehle ich jedem, sich kurz anzuhören. Damit bin ich schon durch. Danke. Herzlichen Dank. Fragen an Nordrhein-Westfalen? Warte mal. Ist dieses Piraten vor Ort jetzt oder Fraktion vor Ort jetzt durch oder geht das noch weiter? Mein Wissensstand, der aber wahrscheinlich recht genauer ist, ist der, dass bis einschließlich November diesen Jahres 120 Termine abgearbeitet werden sollen. Ah ja, ich sehe es gerade. Gut, wenn ihr mal in Minden vorbeikommt, dann gib mir noch mal einen kleinen Tipp. Ja, aber den Tipp würde ich mir an deiner Stelle von der Fraktion geben lassen, von der Tina Groß zum Beispiel, die da, sag mal, federführend tätig ist, weil ich nicht zwingend alle Termine immer zeitgerecht weiß oder nicht unbedingt den Piratenfraktionen vor Ort Kalender studiere und deshalb nicht unbedingt weiß, wann Minden dran ist. Also ich würde, wenn das gewünscht ist, das direkt die Frage direkt an die Fraktion wenden. Okay, mache ich. Mail geht gleich raus. Danke. Gerne. Dankeschön. Weitere Frage? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dein Thema zu Rheinland-Pfalz. Ja, gut. Tagesgeschäft, habe ich ja schon gesagt, was da jetzt auch zugehört, ist natürlich Wahlkampf in allen möglichen Akten. Ganz wenig Leute, die wirklich aktiv mitmachen. Man rennt hinter jedem Kandidaten her, man rennt hinter allen Leuten her. Ist also auch das ist unbefriedigend. So, am 14.02. haben wir Landesmitgliederversammlung in der LGS in Mainz. Da können also gerne noch Leute kommen, zum Beispiel aus Hessen oder so, und uns ein bisschen unterstützen. Dann ganz frisch aus der Druckpresse, sage ich mal, dass wir am 5.03., also eine Woche den Samstag vor den Wahlen in Koblenz ein Wahlkampfforum machen. Und zwar haben wir einen Raum in dem neuen großen Forum, das sagt keinem was, doch im Gernot wird das was sagen, bekommen. Und wir wollen da also die Piratenpartei innerhalb von 2 oder 3 Stunden kurz vorstellen. Da muss ich mich jetzt noch, das kann schon mal, ich weiß nicht, wer von NRW hier ist, da möchte ich mich gerne noch mit der NRW-Fraktion möglichst kurzfristig kurzschließen, damit wir da noch vielleicht ein oder zwei Referenten aus der Fraktion bekommen. Also vordringlich werden, wo haben wir uns beschlossen, da auch mal was zu den Flüchtlingen zu sagen, weil wir hoffentlich auch auf dem Lauf der Landesmitgliederversammlung da klare Positionen äußern und dann als wirklich mittlerweile wirklich die einzige Partei sind, die eine klare Pro-Richtung einnimmt bei Flüchtlingen, und das würden wir da auch gerne vertreten. Gut, dann wieder unsere 13-Thesen-Kampagne läuft weiter. Dadurch, dass heute ein bisschen die IT ausgefallen ist, konnte ich das nicht so verbreiten. Wir haben wieder eine neue Kampagne, das steht da drin in 122 und 123. Zur letzten Kampagne mit der Bildung kann ich sagen, es waren manche Sachen kontrovers, was diese Kampagne auch wirklich gerade sein soll. Sie soll zum Nachdenken anregen, sie soll zum Überlegen anregen, und die Klicks da drauf, sowohl auf Facebook als auch auf YouTube, als auch, ja, man merkt auch bei Twitter, sind gut. Und ja, es wäre schön, wenn das immer weiter verbreitet würde. Gut, das wäre es jetzt erstmal, das, was Gernot eben angerichtet hat mit den Störern. Wenn wirklich gleich noch ein paar Leute Lust haben, finde ich das gut, wenn wir das so ein paar Minuten reden könnten. Das liegt mir auch am Herzen. Ich habe da aber etwas andere Vorstellungen. Das war es aus Rheinland-Pfalz. Wenn einer Fragen hat, gerne. Dankeschön. Dann Frage noch an Rheinland-Pfalz. Das scheint nicht der Fall zu sein. Gernot, wir gucken, wenn Astrid nach dem neuen weg muss, wir können ja die Sitzung und hinterher noch in offener Runde auch noch am Ende auch noch weiter diskutieren. Ja, auf jeden Fall. Das ist überhaupt kein Problem. Klaus, ich hatte eine Frage, aber ich hatte meinen mechanischen Schalter des Mikrofons leider vergessen einzuschalten. Dann stell sie, weil wir waren noch nicht weitergegangen. Wunderbar. Jörg hat es NRW angesprochen. Ich werde das hier gerne weiter vortragen, auch in die Fraktion hinein. Und zu dem Textkommentar von Solsken bin ich völlig bei dir. Das ist eine Sache, die im Anfang steht, diskutiert zu werden, besprochen zu werden. Und ich hoffe, dass wir auf dem BT vielleicht mal einen kleinen halbstündigen bis stündigen Slot bekommen, um genau dieses Thema mal anzusprechen. Und der BPT ist ja noch vor diesem Wahlkampfforum in Koblenz, Jürgen. Insofern magst du da eventuell oder ihr Rheinland-Pfälzer, die zum BPT kommen, etwas mitnehmen können und vielleicht auch Kontakte zu NRW-Fraktionsmitgliedern für die Sache gewinnen können. Das war's. Gut, danke. Wir können ja gleich nochmal kurz quatschen. Tut mir leid, ich bin gleich weg. Ich hatte eben auch darum gebeten, vorgezogen zu werden. Ist wohl untergegangen. Lass uns morgen telefonieren. Machen wir, alles klar. Machen wir morgen. Okay. Danke. Ja. Dankeschön. Weitere Frage an Rheinland-Pfalz? Keiner mehr, der sein Mikro nicht eingeschaltet hat. Okay, dann gehen wir zum Saarland. Ja, hallo zusammen. Ja, bei uns gibt es auch nicht so viel, also normale Arbeit. Das heißt, wir haben ein paar Presseartikel geschrieben für den Bund und auch für die Landesebene. Wir haben uns diese Woche mit dem Thema diesen Sanierungsarbeiten, die bei Hausbesitzern und Grundbesitzern anfallen, beschäftigt. Da hat ja die GroKo im Saarland sich gegen eine Lösung einer permanenten monatlichen Gebühr für jeden Grundbesitzer ausgesprochen. Und das haben wir nochmal kritisiert, weil wir sagen, das ist echt Blödsinn. Und die Kosten, die dann anfallen, wenn es wirklich eine Sanierung in den Straßen oder im Kanalbereich gäbe, sind dann für die Einzelnen in dem Fall immer im Einzelfall viel zu hoch, als wenn man das über eine monatliche oder jährliche Gebühr erheben würde, sodass dann auch dann regelmäßig saniert und modernisiert werden kann. Das war so das Thema diese Woche. Dann haben wir uns im Landesvorstand dafür ausgesprochen, dass wir einen kleinen finanziellen Beitrag für die Piratensicherheitskonferenz überweisen werden und auch für die Herstellung der Locker und insbesondere für das BGE. Ja, das war so im Großen und Ganzen mit dem, was wir diese Woche hatten. Ich habe nachher noch einen Themenvorschlag dann unter Sonstiges. Gut, Dankeschön. Fragen an Saarland? Scheint nicht der Fall. Dann kommen wir zu Sachsen. Ja, bei uns hat sich auch nicht so wahnsinnig viel getan. In der letzten Landesvorstandssitzung, Montag letzte Woche, haben wir endlich die Freigabe erreicht für diese Anschreiben an die Jobcenter. Das heißt, Gernot kann sich freuen. Im Moment sind die Schreiben zwar noch nicht raus, aber das wird jetzt in der nächsten Zeit passieren. Dann komme ich auch auf die Sozialpiraten nochmal zu. Außerdem haben wir 200 Euro für die Unterstützung der Sicherheitskonferenz in München freigegeben. Und ein Tipp vielleicht für alle anderen. Wir haben in Zusammenarbeit mit den Grünen in Chemnitz den Film Democracy gezeigt. Der beschreibt im Prinzip den Gesetzgebungsprozess für die neue Datenschutzverordnung auf EU-Ebene, wo ja der Albrecht von den Grünen der Berichterstatter für das Europäische Parlament war. Erstens mal ist das ein sehr guter Einblick in den Gesetzgebungsprozess an sich und auch in diese Lobbyschlacht, die da geliefert wurde. Aber vor allem gibt der Film auch einen positiven Ausblick, dass das Ganze halt, auch wenn es manchmal extrem schwierig ist und dicke Bretter gebohrt werden müssen, sehr gut ausgehen kann und ist damit vielleicht mal so ein positives Schlaglicht auf die Europäische Union, die im Moment ja gerade mitten in dieser Flüchtlingskrise steckt. Also wenn den irgendjemand zeigen will, das kann ich echt empfehlen. Gut, danke schön. Fragen dazu? Das scheint nicht der Fall zu sein, denn Sachsen-Anhalt tut Dinge. Schleswig-Holstein. Kathi. Ja, hallo. Wir hatten am Wochenende erstmal am Samstag einen Tag der politischen Arbeit. Angelehnt an NRW und den Bund und wir waren so 35 Leute. Es war ein super Treffen, hat wirklich Spaß gemacht, dass wir ja für 2017 ein Wahlprogramm brauchen. Und für den Zweck hatten wir vor circa einem Jahr eine Wahlprogrammkommission gebildet aus 9 Leuten. Einer hat sich gleich verabschiedet und die 5 haben gearbeitet und die anderen irgendwie nicht und das war Murks. Und daraufhin haben wir halt diesen Tag der politischen Arbeit veranstaltet, um da, was das Wahlprogramm angeht, mal ein bisschen vorwegzukommen. Und wie gesagt, es war konstruktiv und hat auch Spaß gemacht. Und am Sonntag hatten wir dann den Landesparteitag in Neumünster, bei dem wir den Vorstand neu gewählt haben. Neuer Vorstandsvorsitzender, das werdet ihr sicherlich auch schon gehört haben, ist Wolfgang Dudder. Und ja, mehr habe ich eigentlich erstmal nicht zu erzählen. Dankeschön, Kathi. Und nochmal Gratulation zur Wiederwahl und auch zu dem Ergebnis. Dankeschön. Dem schließe ich mich an. Danke. Noch Fragen an Astrid, an Kathi? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann kommen wir weiter. Jetzt stürzt mein Pad ab. Kleinen Moment. Nicht nur deins. Der Pad-Server kaputt. Ja, die IT ist ja fest am Arbeiten, ne? Ja, ich bin doch ein bisschen sauer. Weil die Arbeit der letzten drei Tage weg ist. Gut, dann ist das nicht nur bei mir. Ist das ein generelles Problem mit den Pads im Moment? Nein, die haben ein Problem mit der IT momentan. Wir hatten heute im Prinzip wohl einen Totalausfall und sie sind jetzt dran am Regeln, dass sie es wieder hinkriegen. Okay, denn hier in Brandenburg hat man auch Ausfälle, die liegen also bei der IT. Es gibt ein Problem mit dem zugrunde liegenden Speichersystem. Und sowas dauert halt manchmal ein paar Stunden. Wie denn das teure Ding? Es war nicht teuer. Ja, für meine Relation schon. Na gut, dann muss ich das jetzt wohl aus dem Kopf machen. Also, ihr wart. Moment. Noch so. Wo waren wir jetzt? Thüringen haben wir schon oder noch nicht? Nein, Thüringen hatten wir noch nicht. Wir waren bei Schleswig-Holstein und da kommt das D hinter dran. Sind, glaube ich, eigentlich nur Thüringen und lass mich mal überlegen. Kommt noch jemand? Nee, dann kommt nichts. Dann kommt Top 3 Themenbeauftragte, Berichte, Urheberrecht, TTIP, Bruno. Leute, ich habe noch das Pad hier vor mir liegen. Also noch das, was bevor es abgestürzt ist. Ich kann also berichten, was wir bis jetzt hier reingeschrieben haben oder was im Pad steht. Ja, ich habe es auch noch da gehabt. Ich habe mir das jetzt einfach mal in einen Editor gecopy-pastet und schaue halt, dass ich so gut wie möglich reinschreibe, was da ist. Ja, können wir dann nachpflegen, Arschmeid, ne? Außer eine Möglichkeit wäre, dass man einfach auf ein Etherpad oder so irgendwas ausweicht. Aber ich denke, ist nicht nötig, weil ich hatte vorhin mal durchscrollt, bei den Themenbeauftragten war nur ein Eintrag von Gernot. Und ansonsten war alles leer und den Rest können wir nach unten machen. Dann haben wir jetzt die Paul Gebs, also das letzte wäre jetzt noch Thüringer. Jan sehe ich sowieso nicht, da ist im Augenblick nichts. Tut auch Dinge und dann kämen wir jetzt zu der Themenbeauftragten und das wäre eben in dem Fall noch Gernot für die Sozialpirater, also Soziales BGE. Ja, danke. Es gibt zu berichten, dass wir am letzten Sonntag eine öffentliche Mumble-Sitzung hatten zum Team Jobcenter, das auch gut besucht war. Wir hatten ja in der letzten Monate diese interne Besprechung gehabt, weil es gab da Sachen zu klären, rechtliche Dinge und so weiter. Das haben wir jetzt alles beseitigt und wir können jetzt wieder in einer öffentlichen Sitzung über die Fortschritte, was die Jobcenter-Liste anbetrifft. Und das werden wir auch in der nächsten Zeit machen. Also wir treffen uns voraussichtlich alle 4 Wochen. Und jeder ist da herzlich eingeladen, da mitzuhören und mitzuarbeiten. Ich werde die Termine auch entsprechend dann bekannt geben. Das Protokoll-Pad ist im Pad verlinkt. Also wenn ihr da nachlesen wollt, könnt ihr das gerne machen. Dann möchte ich noch auf eine Sache hinweisen, die ich sehr schön finde. Wir haben eine neue Rubrik in unserem Blog der Sozialpiraten, und zwar Aktuelles. Und da werden wir aus dem Bundestag berichten, also aus den Ausschusssitzungen, aus den Debatten, und zwar bezüglich Sozialpolitik. Das finde ich also sehr gut. Das macht eine Frau bei uns bei den Sozialpiraten, die nicht Mitglied der Piratenpartei ist, die aber da regelmäßig reinhört in diesen Sitzungen, und sie wird in kurzer Form darüber berichten und auch, so haben wir es ihr nahegelegt, auch so ein bisschen kommentieren, was sie davon hält oder so, zumindest so auszudrücken, wohin die Richtung gehen kann und so weiter. Also ich denke, das ist eine sehr schöne Sache und ja, da sind wir auch ein bisschen stolz drauf. Ja, das nächste Mumble der Sozialpiraten findet dann am 14. statt. In diesem Monat um 20 Uhr und jeder ist herzlich eingeladen. Und wenn dazu noch Fragen sind, dann versuche ich die gerne zu beantworten. Gut, danke Gernot. Dazu noch Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein, dann mache ich jetzt mangels Pad einfach den Aufruf, noch Themenbeauftragte hier, dann bitte jetzt zu Wort melden. Ja, wenn da jetzt keiner ist, der was Umfangreicheres zu erzählen hat. Jetzt wären auch Hermi und Gordon da. Dann könnte man das mit den Plakaten durchsprechen. Ich hätte noch einen Themenvorschlag für die Polgifs, vielleicht zum Bearbeiten, zum Überlegen, ob das was ist. Ich machte mal gerade einen Link rein, der hört auf den Ticker. Und zwar ist es so, dass die Regensburger Verwaltung wohl hingeht und Daten von jetzt 17-Jährigen automatisch weiterleitet an die Bundeswehr, dass damit die gezielt anschreiben und anwerben können. Und das halte ich doch schon für sehr kritisch. Und wir sollten vielleicht da mal flächendeckend eine Aktion machen bei den einzelnen Gemeinden, fragen, wo Mandatsträger sind oder auch Kreisverbände aktiv sind, wie die Stadtverwaltungen das sehen und ob die das genauso machen. Und daraus könnte man dann eventuell eine schöne Story ableiten. Astrid, protokollierst du das mit in deinem Ding, dass wir das rübernehmen? Entschuldigung, ich hatte gerade ein bisschen was anderes. Jörg, sagst du nochmal? Ja, es ging also, ich habe einen Link geschickt, jetzt gerade in den Chat, das ist heute in der Zeitung drin, dass die Regensburger Verwaltung halt Daten rausgibt, gezielt von 17-Jährigen oder die jetzt 17 werden, an die Bundeswehr, mit dem Ziel, dass die Bundeswehr dann über diesen Datensatz gezielt die Leute ansprechen und anwerben kann. Und wenn man das nochmal in Kombination sieht, sagt man, ja, die Leute kriegen keinen Job, und dann werden auch die Jobcenter da reingenommen, sondern wir werden geht auch bei die Bundeswehr und so, ähnlich wie wir das in Amerika haben, finde ich eine bedenkliche Entwicklung und auch ein eklatanter Verstoß gegen das Datenschutzgesetz. Also es kann nicht sein, dass hier eine Verwaltung einfach Daten frei rausgibt, ohne dass die Leute das vielleicht sogar teilweise wissen. Und meine Intention oder mein Vorschlag ist an die Kollegen und Kolleginnen, dass wir da vielleicht auch mal das vor Ort prüfen und gegebenenfalls dann auch mit Presseartikeln und Statements dann diese Sachen angreifen, dieses Prozedere. Ja, habt ihr das richtig genau geprüft? In Regensburg haben wir eine Stadträtin, das ist Tina Lorenz. Die kannst du dazu ja mal antickern. Wortmeldung? Ja, ich auch dann. Gut. Ich bin aus Regensburg. Wir haben dazu auch ordentlich Krawall geschlagen. Tina selbst hat da immer größere Schwierigkeiten, weil sie ja als Stadträtin in der Koalition sitzt und von daher nur begrenzt sich da zu Wort melden kann. Aber wie gesagt, wir als Partei haben da schon entsprechend dabei in Regensburg geschlagen. Ja, also der Link, den ich geschickt habe, ist tatsächlich, dass die Privatpiraten das schon dort kritisieren. Aber ich denke, das wird auch nicht nur ein Fall von Regensburg sein, sondern auch in, sage ich mal, in anderen Gemeinden und Verwaltungen. Wir sollten da wirklich wachsam sein und schauen, was mit den Daten passiert und im gegebenen Fall da auch Alarm schlagen. Deswegen für alle. Grundsätzlich finde ich das Anliegen ja gut, würde aber darauf hinweisen wollen, dass ihr vorher dann auch mal einen Blick in die einschlägigen Gesetze werft, weil zu Zeiten, als es die Wehrpflicht noch gab, müssen diese Daten in irgendeiner Form erfasst worden sein und der Bundeswehr zur Verfügung gestellt worden sein, in dem Fall den Kreiswehrersatzämtern. Ich bin mir nicht sicher, inwiefern da jetzt andere Regelungen gelten. Also wir können natürlich auf Missstände aufmerksam machen, die unserer Meinung nach Missstände sind. Wir müssen aber schon im Auge haben, ob das jetzt quasi, ob es dafür eine Rechtsgrundlage, vielleicht sogar eine Verpflichtung in irgendeiner Form gibt oder ob wir das quasi nur freiwillig machen und man dem tatsächlich so widersprechen kann, wie das aus diesem Presseartikel hervorgeht. Ich weiß es tatsächlich einfach nicht. Meines Wissens ist der Wehrdienst doch nur einfach ausgesetzt worden. Das heißt, die alten Gesetze müssten eigentlich weiter gelten. Ja, aber es gab nach meinem letzten Wissensstand gab es eine Gesetzesänderung, dass die Datenweitergabe wieder aktiv zugestimmt worden ist. Also man muss aktiv der Datenweitergabe zustimmen. Und das wäre in dem Fall ja dann nicht richtig und nicht korrekt. Wir haben ja vorher gesagt, vorher hatten wir eine andere Gesetzeslage, da musste man aktiv sich aus diesem System austragen und sagen, ich möchte nicht, dass die Daten weitergegeben worden sind. Das haben sie ja noch nachgebessert. Und daher halte ich das für kritisch, was hier passiert. Also generell, also es kann nicht sein, dass eine Verwaltung einfach Daten abbiegt, egal wie welchen Status sie jetzt mit der Bundeswehr haben. Und die ziehen ja auch Daten für andere Sachen ab und die verkaufen ja auch Daten an Gewerbetreibende und so fort. Also da sollte man schon im Rahmen des Informationsfreiheitsgesetzes einfach mal die Verwaltungen anfragen, wie das ist, wie das Prozedere ist, wie ihr Gesetzesverständnis da ist und welche Daten tatsächlich abgetragen werden und ob die das auch so machen und dementsprechend dann reagieren. Ja, das heißt, auf gut Deutsch, da ist ja noch, da ist wahrscheinlich einfach einiges zu recherchieren und nachzugucken und dann eben entsprechend abzusprechen, wie machen wir gemeinsam was daraus. Das allerdings mit von wegen mit der Recherche, mit den Ergebnissen der Recherche und dann Verzeihung, der Frage, was machen wir jetzt genau damit, so als konzertierte gemeinsame Aktion, das würde ich dann gerne über die Mailingliste machen, weil wenn wir es jetzt alle nicht ganz genau wissen, denke ich, ist Diskussion an der Stelle jetzt nicht so zielführend. Ja, danke. Wir müssen das jetzt auch nicht abschließend diskutieren, aber ein Hinweis, Jörg redet vom Meldegesetz, die rechtliche Grundlage zur Weitergabe der Daten potenzieller Soldaten war aber meiner Meinung nach eine andere. Gut, es kam noch im Chat, kam noch ein Hinweis, mal vielleicht auch der Datenschutzbeauftragte, vielleicht auch unsere Datenschutzbeauftragte dazu zu fragen. Ich würde einfach sagen, wir nehmen es auf die Agenda hier im PolGap und machen eventuell dann nächste Woche sprechen wir nochmal drüber, machen vielleicht ein laufendes Projekt draus. Können wir ja noch bemerken, wir haben es jetzt im Protokoll. Astrid hat es hoffentlich ein bisschen mitprotokolliert und nochmal genauer sich umtue und nächste Woche einfach nehmen wir das nochmal auf die Tagesordnung und dann kann man das genauere Vorgehen besprechen. Gut, dann wären wir eigentlich soweit zum Schluss, außer gibt es noch zu den letzten zwei Tagesordnungspunkten noch jemand, der jetzt noch was loswerden will. Also ansonsten würde ich jetzt sagen, da Hirmi und Bing da sind, dass wir dann dazu übergehen, nochmal auf den Punkt oben, aktuelles Wahlkampf, zurückgehen, die Plakatgeschichte. Es geht jetzt erstmal darum, dass der P-Shop nicht geliefert hat, ne? Ja, es geht erstmal darum, wann die Plakate kommen, Gernot. Und zwar, genau. Dass mal wieder eine Kommunikation wieder da ist, die es seit dem 19.01. nicht mehr gegeben hat. Der Gordon ist für ein paar Minuten AFK. Ich möchte aber gerne noch mal was in eigener Sache loswerden. Ich verstehe durchaus, dass jetzt irgendwie die Nerven blank liegen, wenn irgendwas nicht geliefert wird mitten im Wahlkampf, habe ich totales Verständnis für. Wofür ich aber kein Verständnis habe, ist, wenn irgendwie Gerüchte gestreut werden oder suggeriert wird, dass der P-Shop irgendwie nicht ganz die Wahrheit gesagt hat im Sinne von die Plakate wären überhaupt nicht bestellt worden oder die Kommunikation wäre null und so weiter. Das finde ich so jetzt nicht ganz okay. Ja, nur mal so in den Raum geworfen. Gut, Hermi, das kann man in den Raum werfen, wie man will. Für mich zählen eigentlich die Fakten. Und die Fakten ist, dass die letzte Mail vom P-Shop am 19.01. gekommen ist und da steht eigentlich nichts drin. Und ich habe sogar zwischendurch Mails geschrieben, wo gesagt oder wo ich angeboten habe, wenn die Plakate noch nicht gedruckt sind, mir das mitzuteilen, dann würden wir das ganz schnell stornieren und hätten woanders bestellt. Weil ich kann ja verstehen, wenn das irgendwie nicht klappt oder zu viel wird oder irgendwas nicht funktioniert. Nur was ich nicht verstehe, ist absolut keine Kommunikation. Ja, wer jetzt hier mit wem nicht kommuniziert hat, das können wir bitte gerne klären, wenn Gordon wieder da ist. Und dann unterhalten wir uns auch mal drüber, wann Rheinland-Pfalz die Plakate überhaupt bestellt hat. Ja, kann ich aber schon sagen. Am 18.01. Also bestellt schon einen Tag eher, da war was nicht in Ordnung. Da mussten wir was nachbessern und die Nachbesserung ist am 18. rausgegangen. So, ich bin wieder da. Unabhängig davon, dass die Nachbesserung erst am 19. nachgegangen ist, und zwar ist die E-Mail genau von 22.15 Uhr. Ich habe sie hier nämlich gerade vor mir. Und die Nummer mit, ich hätte die Plakate schon vor 3 Wochen irgendwie erwartet, ist wohl ein bisschen aufgegeben, weil vor 3 Wochen hatten wir nämlich noch den 12.01. Und auch da hattest du eine E-Mail an mich geschrieben und der ist danach hieß, ja, wir werden dann in den nächsten 2 Tagen bestellen. Das heißt, die Plakate sollen da sein, bevor sie überhaupt bestellt werden. Ja, wir sind in einer progressiven Partei und Time Traveling could fix that. Aber nichtsdestotrotz müssten wir vielleicht an manchen anderen Stellen nochmal überlegen, wie wir mit Menschen umgehen. Und eine Art und Weise, hier überall rumzuerzählen und sich zu beschweren, ich hätte die Plakate gar nicht erst bestellt, ist auch unter aller Sau. Außerdem haben wir mehrfach telefoniert und ich habe dir mehrfach mitgeteilt, sobald ich einen festen Liefertermin habe, werde ich ihn euch mitteilen. Und genau das werde ich auch tun. Abgesehen davon, dass ich seit heute einen Termin habe. Weil es macht nämlich alles überhaupt keinen Sinn, irgendwelche Termine in den Raum zu werfen, weil ich nämlich genau weiß, was da auf der anderen Seite nämlich eigentlich auch noch dahinter hängt. Und wenn dann irgendein Termin kommuniziert wird, der nicht stattfindet, dann passiert genau sowas wie jetzt gerade in Baden-Württemberg, wo die Spedition irgendwie die Plakate gerade zerschrotet hat. Und die dann am Freitag dastehen, einen LKW gemietet haben und keine Plakate kriegen. Dann entsteht da nämlich Frust, dann entstehen da Kosten und das muss nicht sein. Und aus dem Grund kommuniziere ich Termine dann an solchen Stellen erst, wenn ich tatsächlich weiß, an der Stelle werden sie auch geliefert. Und das habe ich dir am Telefon gesagt, dass ich, sobald ich einen Termin habe, ihn euch auch mitteile. Das kann ich jetzt an der Stelle auch gleich tun. Und zwar habe ich vom Hersteller mitgeteilt bekommen, nächste Woche Mittwoch werden sie geliefert. Ja. Kann man so sehen, wie du das siehst. Ich sehe das natürlich vollkommen anders, ist ganz klar. Mir geht es eigentlich um andere Sachen dann. Dann geht es um Sachen, wenn ich angeboten habe, dass die Plakate noch nicht im Druck sind, dass ich geschrieben habe, dass man das dann storniert und wir woanders bestellt hätten, dann hätten wir sie schon lange. Da ging es mir darum, um die Lieferzeiten dann irgendwie zu verkürzen, wenn es nicht funktioniert. Das waren eigentlich die einzigen Anfragen, die ich dann zum Schluss noch gestellt habe. Gut. Da kann man jetzt nichts mehr dran ändern, da kann man jetzt nichts mehr dran machen. Ja, man kann so sagen, ich habe, ja, gut wäre auch gewesen, einfach zu sagen, ich habe noch keinen Termin, aber die Plakate sind bestellt. Das wäre schon eine Aussage gewesen, die uns weitergeholfen hätte. Das habe ich dir am Telefon gesagt. Da hatten wir nämlich drüber telefoniert, wo ich zu dir sagte, kannst du mir bitte nochmal die Lieferanschrift schicken? Weil ich die in der Mail, die du mir geschickt hattest, übersehen habe. Dann hast du mir die nochmal weitergeleitet. Und in dem Gespräch habe ich dir gesagt, dass ich noch keinen Liefertermin habe. Unabhängig davon, dass sozusagen auch mit der Nachlieferung der Plakatdesigns sozusagen, die immer noch nicht den Maßgaben entsprachen, wie sie hätten eigentlich sein sollen, die Druckerei auch gesagt hat, so in der Form können wir sie leider nicht drucken. Ich also sozusagen selber hier nochmal einen Tag gesessen habe und das sozusagen korrigiert habe, dass die Sachen jetzt tatsächlich auf der Größe sind, wie sie sein sollten, weil ihr es nämlich auch nicht hinbekommen habt, nach entsprechenden Vorgaben einfach mal die Vorlagen zu machen. Ich weiß nicht, was daran so schwierig war, aber okay, das, ich mache das dann auch, das ist kein Problem. Und ich versuche mir echt hier sozusagen für euch den Arsch aufzureißen. Ja? Ich verbringe irgendwie den halben Tag am Telefon, am Freitag, obwohl ich eigentlich Dienstag und gehe trotzdem noch 3-4 Stunden am Tag ins Büro, damit nämlich das Zeug für euren Wahlkampf rausgeht und muss mir dann auf der anderen Seite genau so einen Scheiß anhören. Sorry, aber da ist bei mir irgendwann sozusagen auch mal die Lust weg und auch die Geduld und das Verständnis. Moment. Ganz einfache, klare Sache. Wenn unsere Plakate dann auch nach der zweiten Revision nicht in Ordnung gewesen sind, dann, da höre ich übrigens jetzt zum ersten Mal von, dann hätte das ganz klar zurückgegeben werden müssen, sagen, so gehen sie nicht, dann hätten wir woanders bestellt. Wir haben nämlich jetzt die Plakate so, wie sie gehen, woanders eingereicht und es hat einwandfrei funktioniert. Aber ja, wie gesagt, es geht wieder um die Kommunikation. Es geht nicht darum, ob irgendwas nicht funktioniert. Es geht um die Kommunikation. Und ja, wenn du sie selbst nachgebessert hast, finde ich das toll. Aber trotzdem hätte da eine Kommunikation stattfinden müssen. Wie gesagt, ich habe sie nachgebessert, habe sie eingereicht und damit lief das. Und damit war das für mich vom Thema erledigt. Ich habe damit waren sie bestellt. Das Einzige, was ich dann noch machen musste, war die Lieferanschrift nachzureichen, was aber unabhängig davon ist, dass die Sachen ja dann schon im Bestellprozess und in der Abwicklung und in der Produktion sind. Denn die ist ja erst wichtig tatsächlich in dem Moment, wo sie aus in den Versand gehen. Egal. Gut. Wie gesagt, wir haben mehrfach telefoniert und ich habe dir gesagt, sobald ich einen Termin habe, sage ich ihn dir. Und ich habe dir auch klar, klipp und klar gesagt, die sind bestellt. Ich musste da jetzt nicht irgendwie nochmal ein Fass aufmachen mit zu sagen, ja, die sind schon wieder nicht in der richtigen Größe. Das war mir dann halt auch einfach zu blöd. Ich habe es einfach gemacht. So, und das ist für mich halt irgendwie auch ein Selbstverständnis, sozusagen euch da entgegenzukommen, euch zu helfen und zu unterstützen. Was mich halt einfach nur wurmt und aufregt, ist sozusagen die Kommunikation und dass ihr jetzt ja in verschiedenen Richtungen sozusagen erzählt wird, ja, ich hätte die Plakate nicht bestellt oder ja, die hätten ja vor 3 Wochen schon da sein müssen und solche Sachen, was halt ein unglaublich schlechtes Bild auch auf mich wirft und absolut einfach nicht den Tatsachen entspricht. Gut, ich unterbreche mal an der Stelle. Ich denke, dieses Zwiegespräch müssen wir jetzt weiter vorführen, hat jeder seine Argumente auch gäbe. Vorschlag an euch beide, wenn ihr auf dem Bundesparteitag seid, ich spendiere das Bier, setzt euch beim Bier zusammen und dieses Kommunikationsproblem und hin und her, beredet es und vielleicht, da löst sich manches immer recht einfach, ne? Ich denke, das muss man nicht mehr in aller Breite hier ausbreiten. Auf jeden Fall. So Güte, jetzt steht hier ein Liefertermin, der vielleicht auch noch einigermaßen verträglich ist. Was vielleicht noch interessant wäre, ist mit Baden-Württemberg, klappt es dort auch? Weil ihr wart ja vorhin in dieser Sitzung, Baden-Württemberg war ich da. Das wäre vielleicht hier für die Aufnahme noch interessant. Und ansonsten würde ich das Thema dann am besten abschließen. Bei Bavi war ich gerade drüben in der Vorstandssitzung und die kriegen jetzt diesen Freitag die neue Lieferung und ich hoffe mal, dass das da jetzt auch alles klappt. Gut, dann würde ich sagen, dann ist ja das hinreichend jetzt auch und der Liefertermin steht, aber ihr möchtet euch auch klar sein, das alles ist noch in der Aufnahme drin. Ich hatte die Sitzung noch nicht geschlossen. Und dann ist jetzt meine Frage, sollen wir jetzt zum Thema Störerplakate, sollen wir das auch noch in die Aufnahme mit reinnehmen oder sollen wir die Sitzung schließen und dann hinterher in freier Diskussion darüber diskutieren oder noch in der Aufnahme? Können wir gerne auch in der Aufnahme machen. Ich denke, Störerplakate dürften auch durchaus für andere interessant sein. Gut, dann schließen wir den Punkt ab und machen den letzten zurückgestellten Punkt. Gernot, Störerplakate und wer war es noch mit dem Vorschlag, dass wir nochmal darüber diskutieren. dann gebe ich mal frei. Ja, wenn ich nochmal das Thema aufgreifen darf. Ich habe euch nochmal einen Link gepostet hier in den Mumble-Chat. Ja. Es gibt ganz viele neue Zuhörer. Vielleicht rollst du es doch nochmal einen Tuck weiter vorne auf. Oh, okay, gut. Okay, danke für den Hinweis. Also ist um Folgendes. Die ersten Plakate von der Alternative für Deutschland hängen jetzt mittlerweile hier in meiner Region. Und ich habe festgestellt, das sind Plakate der Biedermänner. Das heißt, es wird auf keinem Plakat auf irgendein Thema Flüchtlingspolitik hingewiesen, sondern es geht einfach darum, mehr Transparenz, mehr Bürgerbeteiligung, die Hürden herabsetzen für Volksentscheide, GEZ absetzen. Also alles so ganz harmlose Sachen. Und wir wissen alle, was hinter der Alternative für Deutschland steckt. Und es ist nun schon ein Unterschied, ob man hier in Westdeutschland die Alternative betrachtet oder in Ostdeutschland, also geografisch betrachtet. Und mich stört das ungemein. Und ich bin der Meinung, wir Piraten haben die Pflicht, auf diese Entwicklung aufmerksam zu machen, die der Demokratie gefährdet und auch unser Menschenbild total missachtet. Und deswegen habe ich mir überlegt, ein entsprechendes Störerplakat entwerfen zu lassen. Ich habe die Christine angefragt. Es sollte kein Störerplakat sein, wo man irgendwas auf das Plakat von der Alternative für Deutschland draufpappt, weil ich finde das nicht gut. Außerdem kann es auch passieren, dass man deswegen wegen Sachbeschädigung drankommt. Ich finde es wesentlich sinnvoller, mit einem eigenen Plakat gegen die Alternative für Deutschland vorzugehen. Und ich habe mir vorgestellt, im Hintergrund von in Anführungsstrichen Schießpfeil, der von der Alternative vorgeschlagen wurde, also auf Frauen und Kinder zu schießen, falls sie illegal die deutsche Grenze übertreten. Das hat mich so sehr an die innerdeutsche Grenze erinnert, dass ich gerne ein Plakat machen würde, wo ein Wachturm der ehemaligen deutschen Grenze zu sehen ist, innerdeutschen Grenze, und eben ein Wachpolizist mit Gewehr. Und auf diesem Plakat soll dann draufstehen, keine Alternative für Deutschland. Und das allein dieser Satz sagt genug aus, weil wir brauchen den nicht näher zu definieren. Und diese Plakate möchte ich ganz gerne unterhalb von AfD-Plakaten hängen. Denn ich bin der Meinung, wir sollten den Menschen darauf aufmerksam machen, dass die Alternative für Deutschland ganz klar eine rechtsgerichtete Partei ist, die auch letztendlich nicht dazu beitragen wird, die Demokratie zu fördern, im Gegenteil. Und eben wurde die Debatte geäußert, ja, wenn wir sowas machen, dann machen wir doch einfach aufmerksam auf die Plakate der Alternative für Deutschland. Das sehe ich überhaupt nicht so. Denn ich bin der Meinung, es gibt viele Menschen in Deutschland, der etablierten Parteien, die Schnauze voll haben und trotzdem nicht die Alternative für Deutschland wählen. Und ich sehe darin, in diesem Störerplakat, diesen Leuten klarzumachen, es gibt noch eine Alternative. Eine Alternative, die sich klar zum Grundgesetz, die sich klar für Völkerverständigung, die sich klar gegen Abschottung ausspricht. Und das ist die Piratenpartei. Und ich denke, wenn wir sowas machen, wird eben nicht das passieren, was eben angedeutet wurde, dass die Menschen mehr auf die Alternative für Deutschland aufmerksam werden. Das werden sie durch Zeitungsberichten, durch die Medien schon sondern sie werden auf eine Partei aufmerksam, die nach wie vor die Grundwerte, die menschlichen, also die Grundwerte des Grundgesetzes, die Menschenwürde, die Menschenrechte und so weiter schützt. Und ich denke, das wäre unsere Aufgabe, das umzusetzen. Okay, Wortmeldungen bitte. Wenn ihr Wortmeldungen habt, dann geht einfach aus dem Zuhörerraum ans Saalmikrofon. Ich gucke dann, dass ihr das einigermaßen linkdeutsch, zum Beispiel Wiegbold hat eine Wortmeldung hier reingetippt. Wünscht noch jemand? Dann Wiegbold, bitte. Also ich finde Anti-Werbung oder anti-ideologische Ideologien immer ein bisschen problematisch, weil sie natürlich Werbung für die entsprechende Gegenposition machen. Wenn man jetzt sieht, dass die AfD genau eigentlich mit unseren alten Slogans teilweise Werbung macht, wie Bürgerbeteiligung, mehr Transparenz, weg mit der GEZ oder sowas, dann sollte man genau das auch plakatieren. Also wenn du eine Alternative darstellen willst zur Alternative oder wenn du ihnen sagen willst, dass das nicht die Alternative ist, die man wählen sollte, dann biete den Leuten die Themen und besetze sie mit. Anders geht's nicht. Ja. Und wenn du da musst du auch eine klare Flüchtlingsaussage treffen zur Flüchtlingspolitik und kannst auch die plakatieren, aber gegen eine Anti-Werbung, das mache ich nicht mit. Also das ist doch Unsinn. Ja, also das kann man dann auch argumentieren meinetwegen, aber plakatieren funktioniert meines Erachtens noch anders. Wir haben das schon mal probiert mit Anti-Werbung, mit den Werbeslogans in dem niedersächsischen Wahlkampf hat man praktisch eine Art Anti-Werbung gemacht, dadurch, dass man sich einfach der gleichen Mittel bedient hat. Ich finde, das ist komplett in die Hose gegangen. Okay, das war's. Darf ich auch noch? Ja, ja, hier mit Wortmeldung. Also ich sehe das eigentlich wie Wickbold. Besser fände ich es auch, eine eigene Position da zu plakatieren und die Leute so zu überzeugen. Aber es ist natürlich irgendwo schon was dran an dem Gernot, was da, also dieses völkische Potenzial so und diese es ist halt ein Unterschied zur DDR, die haben damals auf die geschossen, wo raus wollten, und die Frauke Petri sagt, wir schießen jetzt auf die, wo rein wollen zu uns. Aber klar, völkischer Bezug und so ist nicht okay. Ich finde es aber trotzdem eben, wenn möglich, erstrangig finde ich eben besser, dass man auch selber eigene Mottos und Sachen plakatiert. Ja, aber wenn Budget da ist, dann kann man das auch machen, denke ich. Gut, also nochmal kurz auf die erste von Wickbold. Ja, du hast recht, und wir haben diese Plakate. Also ich erinnere mich, wir haben genau die Plakate, dass wir mehr Mitbestimmung fordern, dass wir mehr Transparenz fordern. Diese Plakate werden auch hängen. Aber tut mir leid. Also ich möchte ganz gerne wirklich zeigen, dass wir bei den Plakaten, die von den Alternative für Deutschland hängen, dass wir darauf hinweisen, was es eigentlich bedeutet, wenn man diese Partei wählt. Entschuldige, aber da würde ich aber plakatieren, Dummheit verbieten. Das wäre eine klare Aussage. Also ich meine, es ist eine Negativwerbung. Das ist mein Problem. Gut, also was man an der Stelle vielleicht tatsächlich machen könnte, ist die klassischen Schwörer. Das heißt, das ist von der Größe her, ich glaube, 3 oder 4 Stück aus einem A1-Plakat und auch den tatsächlich sozusagen auf einen dann draufschreiben, Dummheit verbieten. Und sowas kann man dann zum Beispiel unter ein A4-Plakat durchaus hängen. Was mir zu dem Grenzturm sozusagen nochmal einfällt, den kann man nicht nur als Anti-Werbung sehen, den kann man tatsächlich auch als ein politisches Statement sie betrachten, indem man halt einfach sagt, dass der Aufbau einer Grenze eben tatsächlich keine Alternative ist, sondern dass wir tatsächlich für eine Pro-Flüchtlingspolitik stehen und dass wir uns klar gegen eine neue Grenze aussprechen und dass wir sagen, ja, wir leben hier in einem Schengen-Abkommen. Und wir wollen ja auch nicht irgendwie neue Grenzzäune ziehen, wie es so ähnlich wie das Plakat, das wir zur Europawahl gemacht haben, Grenzen sind so 80er oder sowas. Oder alternativ das Plakat zu mir oder zu dir, durch Europa. Da kann man an der Stelle sozusagen drauf aufspringen und muss es nicht mal unbedingt als Anti-AfD-Plakat. Ja. Langsam, ja. Theo Lingen hat ja auch schon lange Wortmeldung. Bin ich gemeint? Jo. Ja, ich bin Thomas Lang. Das Plakat, was Gernot da geschickt hat, wir schießen auch auf Kinder bzw. Frauen mit Unterschrift Beatrix von Storch. Das ist insofern meines Erachtens in Ordnung, als dass es ganz präzise auf eine konkrete Aussage von einer bestimmten Führungsperson in der AfD hinweist. Man muss aber auch sehen, dass das keine offizielle Position der AfD ist, dass andere Führungsleute der AfD sagen, nein, das wollen wir überhaupt nicht. Das heißt, dieses Plakat, das würde jetzt in der aktuellen Situation, so wie es ist, würde funktionieren. Was nicht funktioniert, ist, wäre ein Schießbefehl-Plakat mit der innerdeutschen Grenze, was dann auch lange Zeit hängen würde und sowas. Das würde der AfD wieder jede Menge Stoff geben, zu sagen, wir werden hier werden verleumdet und zur Lügenpresse kommen natürlich auch Lügenparteien und sowas und die Piraten, die spinnen ja sowieso und sowas. Also ich glaube nicht, dass das eine vernünftige Herangehensweise wäre. Ich würde durchaus befürworten, wenn wir eine durchaus aktive Pro-Flüchtlings-Plakatier-Aktion machen würden. Und das ist ja ein Punkt, der ganz konträr zu den AfD-Thesen laufen würde. Also ich würde tatsächlich für uns Werbung machen und nicht gegen die AfD. Und das ist dann damit auch eine indirekte AfD-Pro-Werbung dann betreiben. Gut, kleine Anmerkung, weil das von angesprochen wurde. Also wenn dieser Wachturm bzw. diese Grenzabbindung, dann würde ich dafür plädieren, durch eine eindeutige Kennzeichnung, indem man das Ding durchkreuzt oder durchstreicht, mit einer dicken roten Balken auch klar zu machen auf dem Plakat, dass man das also nicht will, weil sonst könnte das falsch verstanden werden. Das war eine kleine Anmerkung von mir. Dann habe ich noch zwei auf der Rednerliste. Als erstes jetzt Bam Bam. Also ich wollte mich eine ganze Menge der meiner Vorredner anschließen. Es ist psychologisch so, dass wir nicht gegen die AfD plakatieren können, ohne zu kommunizieren, wir reagieren auf euch und eben nicht ihr reagiert auf uns. Und damit kommunizieren wir immer, dass es eigentlich, kommunizieren wir irgendwo unterschwellig immer, dass es eigentlich eure Show ist. Ja, und zwar der AfD. Und deswegen bin ich da strikt dagegen. Danke. Danke, dann Piratus und Langen, Entschuldigung für das Lingen. Ja, also ja, Langen brauchst du mich nur auch nicht zu nennen. Stimmt, ist auch eine Frechheit, aber egal. Ja, ich bin auch dagegen, das zu machen, aus mehrerlei Gründen. Erstmal, vorhin dieses Dummheit verbieten ist totaler Quatsch. Erstens, Dummheit kann man nicht verbieten. Zweitens, verbieten wir als Piraten grundsätzlich ja nichts, hat man immer gesagt. Und das Dritte ist natürlich, diese Menschen, die sich durch die AfD angesprochen fühlen, haben Ängste. Ja, und wenn man sie dann auch noch dumm tituliert. Piratos, das war wohl ein Witz, glaube ich. Na, ich weiß nicht, ob das ein Witz war. Aber nee, das war eine Überspitzung von meiner Seite eben in ähnlicher Art, aber du hast recht, die ist vollkommen falsch. Ja, also ich würde eigentlich drunter schreiben, Plonk. Das habe ich gerade nochmal im Kommentar versucht. Also einfach nur, dass man, wenn man das kommentieren will, dann irgendwie auf eine ganz einfache Trollart sozusagen, aber oder dass man es einfach so kenntlich macht. Ja, aber ich würde auch jetzt die Leute nicht als dumme Titel oder Dummheit verbieten. Das ist kompletter dumm. Das ist selbst dumm, sozusagen, sowas zu verbieten, alles klar. Aber jetzt mein eigentlicher Punkt. Also wie gesagt, ich glaube, der Hauptfaktor, warum AfD gewählt wird, sind Ängste, die die Menschen haben. Das heißt, man müsste sich mit unserem Plakat diesen Ängsten widmen. Und das würde zum Beispiel funktionieren aus meiner Sicht, wenn man mal auf dem Plakat deutlich macht, wie viel Geld wir für Bankenrettung ausgeben, welchen Überschuss der deutsche Staat macht und was wirklich die Flüchtlinge kosten. Ich habe letztens so eine schöne Grafik gesehen, da wurde das in so Balken oder in solchen Kreisdiagrammen gezeigt, wie utopisch groß die Bankenrettung war und wie lächerlich klein dahingegen diese ganze Thematik Flüchtlinge uns auch an Kosten darstellt. Und sowas würde ich machen. Also irgendetwas, was den Menschen die Ängste nimmt, das macht Sinn, aber nichts, was gegen irgendetwas ist. Piratus, für Kampagneplanung für diese Wahlkämpfe ist es, glaube ich, ein bisschen zu spät. Für schlauen Input kann es nie zu spät sein. Aber jetzt geht es eigentlich, das Thema ist eigentlich nur für und wider solche Störer. Ich erinnere auch nochmal dran an der Bundestagswahlkampf, die Störer, die man gehabt hat mit Nee ist klar und solche Sachen, diese weiße Dinger. Also in Thüringen haben wir damit recht gute Erfahrungen gemacht. Das wäre auch noch eine Möglichkeit, über die man diskutieren könnte. Die waren dann etwas kleiner, die waren bloß so Schnipsel und musste halt offiziell als Plakate angemeldet werden, sondern wurde einfach als Störer unter die passende Plakate der anderen Parteien drunter hängt. Darf ich auch nochmal? Ja, natürlich, Thomas. Ja, also ist natürlich so ein sehr zweischneidiges Schwert. Wo ich allerdings echt Probleme mit habe, ist, dass ja die AfD mittlerweile gesagt hat, dass das ja alles nicht so gemeint war und man wird natürlich niemals auf Menschen schießen, etc. pp. Ich gab ja gestern eine entsprechende Mitteilung aus dem Bundesvorstand, darauf dann auch Störer zu kaprizieren auf etwas, was also die Partei schon quasi sich selbst wieder aus dem Mund genommen hat. Das halte ich für schwierig. weil da wirst du dir ganz schnell nachsagen lassen müssen, dass du halt nicht informiert bist und damit Sachen argumentierst, die schon, wo man dir tatsächlich dann gegebenenfalls, weil es eine entsprechende Stellungnahme des Bundesvorstandes der AfD gibt, wahrscheinlich sogar Verleumdung werfen könnte. Und von daher möchte ich mich da eigentlich mehr oder weniger auch dahingehend äußern, Störer, okay, aber die möglichst neutral halten. Einfach unter dem Alternative für Deutschland-Plakat die wahre Alternative Piratenpartei. Das wäre vielleicht etwas, wenn denn überhaupt, ich weiß ja nicht, wie die Antifa-Szene bei euch da aktiv ist, diese AfD-Plakate überhaupt lange Zeit hängen bleiben. Gut, danke Thomas. Sei doch Pörli. Ja, ich bin ein bisschen verwundert. Ich meine, ich sehe jetzt in meinem kleinen Bereich hier, da haben wir Probleme, überhaupt Plakate auf die Straße zu kriegen. Ich finde das ganz spannend, dass ihr darüber legt, sozusagen jetzt noch ein weiteres Themenfeld aufzumachen, noch anderes Plakate drauf zu machen. Also ich weiß nicht, aus welchen Bundesländern ihr zu einzelnen kommt, aber die doch da Zeit und Muße für haben, können sich gerne, glaube ich, Leute melden und werden gerne für normale Plakate erstmal zum Einsatz gebracht. Bei der Förli, da kann ich da ganz einfach drauf antworten. Du kannst gar nicht glauben, was Piraten in einer Notlage und in solche Dinge alles leisten können, wie schnell das geht. Also das heißt, in mehreren Wahlkämpfen habe ich das miterleben dürfen, ich habe auch mehrere begleitet, wo ich nicht beteiligt war. Ne? Das ist teilweise phänomenal. Du musst einem Piraten bloß eine Aufgabe geben, ne? Und ein Ziel, dann lösen sie das schon. Irgendwie funktioniert das immer. Das ist also meine Erfahrung. Und Thomas, ja, das, was du da angeregt hast, ist sehr, sehr sinnvoll. Mir ist da so ein Eingefallen darunter, ne? Wie so eine Alternative, wenn es das Original gibt, Pirate. Gut, also wenn ich mal zusammenfassen darf, dann war doch die große Mehrheit gegen dieses Plakat. Das nehme ich dann halt so hin. Ich finde es gut, wenn wir in irgendeiner Weise vielleicht intelligenter doch sich der AfD entgegenstellen, damit es tatsächlich eine Alternative gibt in Deutschland. Und ja, den einen Vorschlag, wenn eine Alternative, dann Piratenpartei, ja, in so einer Art und Weise ein schwerer Plakat aufzuhängen. Okay. Persönlich bin ich natürlich ein klein bisschen anderer Meinung. Ich denke, man muss schon klar auf die Sachen hinweisen, die Gefahren, die bestehen. Und auch wenn jetzt gesagt wird, ja, das wird dann eine Verleumdung geben. Erstens steht auf dem Plakat überhaupt nicht irgendwie Alternative für Deutschland, sondern es steht nur ein ganz normaler Satz drauf, keine Alternative für Deutschland. Wenn das jemand auf die Alternative für Deutschland bezieht, so gut. Also ich halte diesen Satz oder diese Aussage oder diese Vermutung nicht für so realistisch, dass da irgendwas kommen sollte. Aber okay, ich nehme das so zur Kenntnis. Okay, gut. Gernot, wir hatten ja auch schon kurz drüber geredet oder ich hatte dir auch eine Mail geschrieben. Also für Störer immer, aber ich finde eigentlich, ein Störer macht dann Sinn, wenn er knallig ist. Habe ich ja gesagt. Deswegen nochmal gucken, was für AfD-Plakate wirklich genau hängen und zu einem Plakat irgendein Störer, wie eben gesagt wurde, auch der von mir aus ein halbes A1 oder ein Viertel A1 groß ist, haben wir ja auch gesagt, dann können wir Papierplakate drucken, die können wir auftackern. Und dann darunter kleben. Papierplakate haben wir innerhalb von 3 Tagen gedruckt oder 4. Dass wir das machen, ich denke, das machen wir. Und ich weiß nicht, ob noch aus Saarland einer hier ist. Aus dem Saarland hatte ich ja geschrieben, die sind da sehr behilflich. Wenn wir einfach nur so ein 4 Worte auf dem Plakat haben, brauchen die designen uns das auch. Relativ schnell, bin ich mir sicher. Oder ja? Jörg? Ich denke schon, ja. Also, denk schon. Das dürfte kein Problem sein. Genau das. Und da habe ich ja auch gesagt, also gut, ich hatte ja erstmal eigentlich angeregt, dass wir die Plakate schnell fotografieren und einfach mal irgendwo einsetzen, damit mehrere Leute darüber gucken können und dass einem was einfällt, also dass einem ein guter Spruch einfällt. Ich denke, da kommen wir dann eine Nummer weiter mit. Okay, gut, dann lassen wir das Thema an dieser Stelle und ja, schauen wir mal, was wir machen können. Wie gesagt, aber ich will nicht anständig sein, sogar richtig unanständig. Es muss nur passen. In dem Moment muss es einfach, ja, Sinn machen. Gut, dann, so wie ich das sehe, sind wir jetzt am Ende der Diskussion. Oder gibt es noch Wortmeldungen oder Anregungen dazu? Das scheint nicht der Fall zu sein. In diesem Fall nochmal herzlichen Dank an alle Teilnehmer. Heute ist ein bisschen später geworden. Wenn man jetzt irgendwas vergessen haben sollte, wenn noch jemand zu irgendeinem Thema noch unbedingt was sagen will, dann jetzt letzte Gelegenheit. Das scheint auch nicht der Fall zu sein. Dann würde ich um 21.27 Uhr die Sitzung schließen. Heute mit etwas Überhang. Herzlichen Dank an alle Teilnehmer, vor allen Dingen auch an die Aufnahme und alle Anwesende und Zuhörer und auch für ihre Beiträge. Und wünsche euch einen schönen Abend. Bis nächste Woche Dienstag, selber Ort, selbe Zeit. Intro und Outro Musik von Matthias Westlund. East meets West unter Creative Commons.